glaub ja nicht, dass ich mit dir zufrieden bin. Was du dir erhoffst von mir, dass du den super coolen spielst und kein Mensch weiß mehr, was du fühlst. Mit so einem stumpfen Kerl wie dir, ein paar Jahre und ich einfach verliere, dass ich ewig für dich da bin. Nein, nein, fällt mir im Traum nicht ein. Du brauchst so viel Worte, wenn du sprichst. Du zeigst keine Gefühle im Gesicht. Ich will wilde Kerls mit Piratenblut im Herz, mit echter Power für den Tag. Wilde Kerls mit Piratenblut im Herz und sanften Händen für die Nacht. Genau weiß, wohin er geht. Ich will einen, der auch tut, was er sagt, der den Wald mehr liebt als die Stadt. Und zum Reden nicht viel Worte braucht, dessen Action ich einfach so verraucht. Du brauchst nicht viel Worte, wenn du sprichst. Du zeigst keine Gefühle im Gesicht. Ich will wilde Kerls mit Piraten. Blut im Herz, mit echter Power für den Tag. Wilde Kerls mit Piraten, Blut im Herz und sanften Händen. Stop.